Musik, Weltmusik. Die Ngoni ist ein Saiteninstrument, das vor allem in Westafrika gespielt wird. Eine Langhalslaute mit drei oder manchmal auch vier Saiten, die für manche Musikethnologen als Vorläufer des Banjo gilt. Ungekrönter König der Ngoni-Spieler ist der malische Musiker Basiku Kouyaté. Für ihn ist die Ngoni nicht nur das Instrument, mit dem er seine Gefühle am besten ausdrücken kann, sondern sie ist sogar die Verbindung zu seiner Seele. Das hat er kürzlich anlässlich des Erscheinens seines neuen Albums Miri gesagt. Miri, das heißt so viel wie Traum. Meine Kollegin Ami Zayed hat mit Basiku Kouyaté über dessen neuesten Album gesprochen und auch über die politische Situation in seiner Heimat Mali. Ich war zu Hause in meinem Dorf in Karana und mir ging durch den Kopf, was gerade alles in Mali passiert. Und gerade dort wurde mir bewusst, wie sehr all das, was meine Großeltern an Kultur und Musik geschaffen haben, durch die Islamisten, durch diese extremistischen Gruppen bedroht ist. Mein ganzes Land, ganz Mali, ganz Afrika wird ja von ihnen bedroht. Und als ich dann anfing, an dem Album zu arbeiten, bin ich in mein Dorf zurückgegangen, um diese alte Kultur einzufangen. Es ist meine Botschaft an alle Menschen in Mali, an alle Afrikaner, doch bitte nachzudenken über unsere Zukunft und wie wir diesen Bedrohungen begegnen können. Und tatsächlich ist Miri, anders als die beiden Vorgängeralben, vollkommen frei von irgendwelchen modernen oder elektronischen Einflüssen. Eigentlich gilt Basiku Kouyaté als der Künstler, der den Ngoni revolutioniert hat. Anstatt sie traditionell zu spielen, schließt er sie normalerweise lieber an irgendwelche Verstärker an, verzerrt sie oder kreiert seinen bekannten Wah-Wah-Effekt, bei dem die Ngoni eher so klingt wie eine Mischung aus E-Gitarre und Zither. Miri jedoch ist getragen, sanft, leise. Der Gesang seiner Frau Amy Saku klingt sehr traditionell. Manchmal mahnend, manchmal traurig, manchmal hoffnungsvoll. Das wohl beste Beispiel für das Fehlen sämtlicher moderner oder neuartiger Einflüsse ist der letzte Song des Albums, Yakare, bei dem es um die kürzlich verstorbene Mutter Kouyatés geht. Es ist verdammt schwer, über jemanden zu schreiben, den du sehr liebst, der aber eben nicht mehr da ist. Meine Mutter war für mich so etwas wie ein großes Portal zu meinem Inneren, zu meinem Zuhause. Jetzt ist dieser Schlüssel oder diese Tür nicht mehr da und ich fühle mich verlassen. Meine Mutter war immer da in meinem Leben und sie war immer für mich da. Wenn ich als Kind krank war oder später, als ich anfing, Musik zu machen. Oder für meine Frau, meine Kinder. Und nun ist sie weg. Dieses Stück ist eine Art Gedenken. Ich wollte ihre Spuren einfangen. Nicht nur für mich, sondern auch für all ihre Freunde in unserem Dorf. Etwas, in dem sie irgendwie weiterlebt. Miri ist bei all den doch sehr nachdenklichen Themen dennoch nicht nur schwermütig, eher besonnen, etwas verspielt und manchmal sogar ausgelassen, wie in dem Song Vele Kuba. Kouyaté möchte mit diesem Album vor allem auf die politische Situation in Mali und ganz Afrika aufmerksam machen und Fragen stellen. Warum ist die Situation so, wie sie ist? Wie ist Mali dorthin gekommen? Wie ist Afrika überhaupt dorthin gekommen? Für ihn ist das größte Problem, das die afrikanische Gesellschaft allgemein und insbesondere Mali hat, die Eifersucht. Das beschreibt er in dem Song Konya. Konya bedeutet Eifersucht. Eifersucht ist der Ursprung allen Übels. Wenn man eifersüchtig ist, dann wird man böse und tut Dinge, die man normalerweise nie tun würde. Ich glaube, jeder hat sein Schicksal. Warum also eifersüchtig sein? Weil jemand ein schöneres Auto, eine hübschere Frau oder das tollere Haus hat? Am Ende gönnt man dem anderen gar nichts mehr und will ihm oder ihr etwas Böses. Und man fängt an, sich gegenseitig zu bekämpfen. Das ist das Problem in Afrika, nicht nur in Mali. Diese Eifersucht nagt an den Familien und sorgt auch innerhalb der Familien für Krach. Und der wird immer größer und wird sogar auf politischer Ebene ausgetragen. Eifersucht ist wirklich das, was Afrika zerstört. Basiku Kouyaté hat mit Miri eine Art Spielwiese zum Nachdenken erschaffen. Ein Album, das ohne Effekthascherei durch seine Schlichtheit und Leichtigkeit berührt. Den Goni, die Kouyaté diesmal vollkommen traditionell spielt, wird zu jenem spirituellen Instrument, mit dem man, wie Basiku erklärt, früher einmal die Djinn, die Geister, verzückt und beruhigt habe. Vielleicht soll es so aber auch die Gemüter der Menschen beruhigen. So ist Miri ein Album geworden, das dem Jahr schon mal einen eindrucksvollen weltmusikalischen Auftakt beschert. Ami Sayed über das neue Album des Ngoni-Spielers Basiku Kouyaté. Miri, so heißt die Platte, die ist beim Label Out There erschienen.